Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier über unsere Sendung, via Radio, via Fernsehen, direkt eine Person anzusprechen, wenn ihr das wollt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt nämlich, heute sage ich dir die Wahrheit. Wenn ihr vielleicht jemandem etwas gestehen wollt, wenn ihr jemanden gezielt ansprechen wollt, den ihr vielleicht sonst nicht treffen könnt oder... Es sei denn, dass ihr vielleicht auch Angst oder euch nicht so traut, jemanden direkt anzusprechen oder es ihm direkt in die Augen zu sagen, hier könnt ihr das heute Nacht bei mir machen. Heute sage ich dir die Wahrheit. So heißt unser Thema. Wenn ihr mitmachen wollt, die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Martin ist der Erste, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Martin. Hallo. So. Wem willst du die Wahrheit sagen? Ich wollte meiner Mama Renate die Wahrheit sagen. Der Mama Renate? Der Mama Renate. Aha. Der Mutter Renate. Ja. Um was geht's? Ich bin jetzt 30 Jahre alt, wohne auch die 30 Jahre zu Hause bei meiner Mutter. Mhm. Und ich habe ihr eigentlich bis jetzt immer versprochen, ich bleibe auch zu Hause wohnen. Wie, für immer? So war es gesagt, ja, weil mein Vater ist vor 15 Jahren gestorben, da war waren meine Mutter und ich ganz alleine. Mhm. Und naja, irgendwie, es klappt im Moment nicht mehr so. Mhm. Dazwischen, weil... Da hast du ihr damals versprochen, ich werde immer bei dir wohnen bleiben. Ja. Mhm. Ja, ich meine, gut, in 15 Jahren ist so ein Versprechen leicht gesagt. Ist es sehr leicht gesagt, ja. Mhm. Da hat man dann ja auch irgendwo noch nicht so den Bezug auf die Zukunft. Mhm. Mhm. Und... Es hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Ich war eigentlich auch immer zufrieden damit, bis ich dann vor 3 Jahren geheiratet habe. Mhm. Und dann ist meine Frau ist dann zu mir gezogen. Ja, also zu euch quasi. Ja. Ja. Wohnt ihr in einem Haus oder in einer großen Wohnung? Nee, das ist ein Haus. Das hat meine Mutter von meinem Vater geerbt, also übernommen auch. Mhm. Und ich habe oben meine eigene Wohnung auch mit eigener Küche und alles. Mhm. Nur die habe ich, bis ich dann halt verheiratet war, eigentlich auch nie wirklich gebraucht. Mhm. Weil meine Mutter für mich gekocht hat, meine Wäsche gemacht hat und alles. Mhm. Und das wollte meine Frau dann übernehmen. Nur da hat meine Mutter dann auch immer dazwischen geredet. Mhm. Von wegen, ja, ihr könnt ja auch bei mir essen. Und das hat dann irgendwo meine Frau sehr belastet. Und es gab Spannungen und mittlerweile läuft es nicht mehr so gut. Mittlerweile bin ich geschieden. Mittlerweile bist du geschieden? Mittlerweile bin ich wegen dieser Angelegenheit, dass ihr drei euch letztendlich nicht miteinander arrangieren konntet. Ich habe versucht, was ich konnte, aber meine Frau hat dann gesagt, sie hält es nicht mehr aus und deswegen trennt sie sich von mir. So, jetzt heißt die Sendung, heute sage ich dir die Wahrheit. Und du hast gerade angedeutet, du willst deine Mutter ansprechen über diese Sendung. Über diese Sendung, ja. Ist sie denn dabei? Schaut sie ihr zu oder hört sie zu? Weißt du das? Nein, also zuschauen tut sie nicht, weil sie liegt schon seit 11 Uhr im Bett. Ja. Ich zeichne die Sendung auf und lege das morgen auf den Küchentisch, weil ich irgendwie auch nicht... den Mut habe, ihr das zu sagen, wenn sie irgendwie Fernsehen guckt, weil dann steht sie gleich auch bei mir oben und weiß ich nicht, was sie dann macht. Also, die Mama heißt Renate. Ja. Und du sprichst jetzt deine Mutter, die Renate heißt an. Bitteschön. Ja, Mama, es tut mir ungeheuer leid, aber ich halte den Druck hier nicht mehr aus mit deinen Vorstellungen, was ich denn machen soll und ich werde ausziehen. Ich werde mit meiner neuen Freundin zusammenziehen und ich hoffe, dass das unsere Beziehung nicht belasten wird. Ja, und damit musst du dann leider leben. Ich werde dich trotzdem weiterhin besuchen und auch alles für dich tun, aber ich halte es zu Hause im Moment einfach nicht mehr aus. Jetzt frage ich mich natürlich, Martin, du wohnst mit deiner Mutter in einem Haus. Wieso hast du jetzt diesen doch eher komplizierten Weg gewählt, über Radio, über Fernsehen ihr das zu sagen? Sie liegt ein paar Meter neben dir und jetzt ist ihr vor ein paar Stunden vielleicht auch, als sie noch wach war, direkt sagen können. Ich traue mich nicht, ich weiß nicht, wie sie reagiert, ich weiß nicht, was sie macht. Weil ich ihr halt dieses Versprechen gegeben habe und ich auch nach der Scheidung von meiner Frau, da hat sie mich dann wieder aufgebaut. Von wegen, die Frau war ja sowieso nichts für dich und irgendwo, meine Mutter hat bis jetzt alles für mich getan. Nur ich halte es jetzt nicht aus, meine neue Freundin sagt auch schon, du kannst nicht weitergehen und ich habe... Du hast vermutlich auch Angst, dass die neue Beziehung vielleicht wieder kaputt geht, ja, wegen dieser extremen Verstrickung mit deiner Mutter. Das ist es. Liebe Renate, man muss auch mal loslassen können und vielleicht ist der Kontakt umso schöner, wenn du den Martin jetzt erstmal gehen lässt und alles auf einer freiwilligen Basis sich entwickelt, ne? Und nicht so zwanghaft wie bisher. Das hoffe ich ja auch. Ja. Also du legst ihr das morgen auf den Frühstückstisch, aha, dann wird sie das sich anschauen und du bist auf der Arbeit vermutlich. Aha. Und dann werde ich um 16 Uhr nach Hause kommen und hoffen, dass sie sich bis dahin ruhig hat. Ja, dann wünsche ich dir morgen einen schönen Tag. Du wirst wahrscheinlich den ganzen Tag nur mutmaßen, was ist los. Ja. Könnte es sein, dass sie dich auf der Arbeit anruft auch oder geht das nicht? Das geht schon. Mhm. Ich hoffe, sie macht es nicht, weil auf der Arbeit... Das muss da nicht auch noch irgendwie. Also Renate, erstmal ein bisschen sacken lassen, nicht sofort zum Telefonhörer greifen und schimpfen, sondern mal ein bisschen sacken lassen, nachdenken. So wie er das jetzt geschildert hat, der Martin, kann ich das gut verstehen und glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Martin. Ja. Toi, toi, toi. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt heute Nacht. Heute sag ich dir die Wahrheit. Wenn ihr jemanden direkt ansprechen wollt hier über diese Sendung, dann könnt ihr das jetzt machen. Wenn ihr euch bei jemandem vielleicht entschuldigen wollt, wenn ihr jemandem ein Geständnis machen wollt, dann macht das. Telefonnummer 0800 567 8100 und 11. Vielleicht wollt ihr auch jemanden ansprechen, von dem ihr gar nicht wisst, wo er wohnt, den ihr vielleicht aus den Augen verloren habt. Oder vielleicht wollt ihr jemanden ansprechen, ja, wo ihr euch nicht traut, ihm direkt gegenüber zu treten und es ihm vielleicht, so wie wir es gerade gehört haben von Martin, es ihm oder ihr direkt in die Augen, ins Gesicht zu sagen. Hier könnt ihr es machen, Telefonnummer 0800 567 8100 und 11. Daniela ist dran und die ist 16 Jahre alt. Hallo. Hallo Daniela. Hallo. Wen willst du ansprechen? Den Marc, das ist mein Freund. Ich habe den vor 2 Wochen betrogen. Mhm. Ich bin ins Fremd gegangen. Wir waren in der Disco. Und ja, ich traue mich das so ins Gesicht hin nicht zu sagen. Also er weiß das noch gar nicht alles. Nee, er weiß das nicht. Gut, dann machen wir einfach mal jetzt hier den Sender auf für dich und sprich du direkt Marc an. Ja, Marc, es tut mir leid, wir waren ja in der Disco, das weißt du ja, und dass ich dich betrogen habe mit deinem besten Freund und es tut mir auch leid. Also wir bereuen es beide auch. Und ja, ich hoffe, du verzeihst mir. Mhm. Schaut der Marc zu im Moment? Hört er zu? Ja, der guckt das jeden. Also das, seitdem es wieder angefangen hat, guckt er das. Das kriegt er wahrscheinlich den Megaschock, ne? Ja, ich schätze mal schon, weil ich hab das jetzt seit 2 Wochen verheimlicht. Und also ja, ich fühle mich auch ziemlich Wie lange bist du, ja, ist klar, wie lange bist du mit dem Marc denn schon zusammen? Seit anderthalb Jahren. Und wie kam das jetzt dazu, dass du ihn mit seinem besten Freund auch noch betrogen hast? Ja, die Sache war so, wir waren in der Disco, ich war etwas angetrunken und ich vertrag ja nicht so viel Alkohol. Und ja, dann hat er gesagt, der beste Freund von ihm, der ist 19, er ist ein Jahr älter als mein Freund. Mhm. Und er hat mir angeboten, weil er kein Alkohol trinkt, dass er mich nach Hause fährt. Mhm. Und irgendwie hat das dann zwischen mir und ihm dann gefunkt und ich weiß nicht, dann ist das passiert irgendwie. Du stellst dich ja mal die Frage, wer ist hauptsächlich schuld? Also schuld seid ihr beide, weil er beide mitgemacht hat? Ja, so ist es. Also ich glaube, es ist mehr meine Schuld, weil ich auch angetrunken war und weil ich dann auch mitgemacht habe. Andererseits kann man sagen, er war nicht angetrunken und er war Herr seiner Sinne, er hätte ja, es auch genau, stoppen können. So ist ne? Ja. Aber es ist müßig, jetzt auseinander zu pflücken. Es ist geschehen, ihr habt es beide getan und tragt beide auch Schuld. Ne? Jetzt hast du dich bei Marc entschuldigt oder es ihm gesagt. Wie willst du ihm denn so glaubhaft versichern, dass das nie wieder vorkommt? Und wie willst du das Vertrauen wieder aufbauen? Ich weiß nicht, weil ich habe keine Ahnung, weil ich weiß es nicht. Das ist die Sache, ich weiß es einfach nicht. Was meinst du, wie er reagiert? Ich glaube, der ist erstmal geschockt und weint bestimmt auch, weil er ist ziemlich sensibel und der liebt mich auch über alles. Der hat mir schon, der wollte sich schon mit mir verloben, aber ich habe Nein gesagt, weil ich bin erst 16, ich werde erst 17. Du hast dich entschuldigt gerade, du hast aber noch nicht so richtig etwas gesagt über deine Gefühle zu ihm. Wenn du das vielleicht auch noch möchtest? Ja, Marcus, meine Gefühle für dich sind ziemlich stark, ich liebe dich auch über alles und ich verspreche es dir hoch und heilig, dass ich dich nie wieder betrüge oder so. Ich verspreche es dir. Kann das sein, dass der Marc dich gleich anruft? Ich schätze schon, weil ich rufe jetzt von meiner Freundin von ihrem Telefon an. Mhm. Aber ich schätze mal, dass er dann nachher von meinem Handy, also an mein Handy anruft. Mhm. Weil wir sind jetzt im Moment 133 Kilometer entfernt voneinander. Weil ich bei meiner Freundin bin. Ja. Und also Marc, das ist ein heftiger Schlag. Vor allen Dingen, wenn der beste Freund da auch noch mit involviert ist. Ja. Aber nun ist es passiert. So ist es. Daniela hat sich entschuldigt. Daniela hat dich nach wie vor lieb. Und sie ist keinesfalls in den besten Freund verliebt, ne? Überhaupt nicht. Nee, auch überhaupt nicht. Es ist aus Versehen passiert, also ausgerutscht. Mhm. Na gut, mal sehen, was Marc macht und wie er reagiert und wie es mit euch weitergeht. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute und viel Glück. Könnte ich von dir noch ein Autogramm haben? Ja, aber das geht nur erst, wenn du auflegst. Und dann müssen wir dich nochmal schnell anrufen, ne, du kennst das Verfahren. ihr anderen, all ihr anderen dürft nicht genervt sein, wenn ich das immer so sage. Aber ich muss es sagen, es geht ja nicht anders. Ja, klar, ist okay. Daniela, tschüss. Ja, tschüss, danke schön, gell? Jo, heute sage ich dir die Wahrheit. Wem möchtet ihr jetzt hier im Fernsehen, im Radio, live die Wahrheit sagen? Vielleicht etwas gestehen, was euch sehr belastet, dass ihr sehr lange mit euch schon herumtragt oder vielleicht auch noch nicht so sehr lange und euch nicht getraut habt, es direkt zu sagen. Vielleicht ein großes Geständnis machen oder jemanden um Verzeihung bitten. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Christian, 8. Nicht 8 Jahre, sondern 18 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Christian. Ja. Wem willst du die Wahrheit sagen? Meiner besten Freundin. Deiner besten Freundin. Also es ist nicht eine Beziehung, sondern deine... Meine allerbeste Freundin. Deine allerbeste platonische Freundin. Ja. Mhm. Was ist denn los? Ja, wir kennen uns schon 6 Jahre. Und jetzt empfinde ich mehr wie Freundschaft. So, und jetzt, wie heißt sie? Corinna. Corinna, hier ist Christian für dich. Mhm. Ne? Ja. Ja, Corinna, also ich möchte dir auf diesem Wege sagen, dass ich dich über alles liebe und dass ich schon mitgekriegt habe, dass es mit deinem jetzigen Freund zu Ende geht und ich hoffe, dass du mich mal unter vier Augen sprechen könntest und wir über die ganze Sache sprechen. Und dass wir vielleicht eine Chance zusammenkriegen. Was meinst du denn, wie Corinna darauf jetzt reagiert? Was in ihr vorgeht? Was jetzt in ihr vorgeht? Weiß ich nicht. Ich schätze mal, dass sie erstmal ganz schön baff ist. Mhm. Und weil das sind ja so Sachen, wenn man sehr lang... Wie lange seid ihr befreundet miteinander? 6 Jahre. 6 Jahre intensiv miteinander befreundet ist... Alles pure Freundschaft und dann gesteht die eine Seite der anderen, ich liebe dich. Ich liebe dich eben nicht wie einen Freund, sondern wie eine Geliebte, ne? Ja, das ist schwer, ja. Und deswegen rufe ich auch bei dir an. Mhm. Und du hast auch nicht den Mut gehabt, das ihr persönlich zu sagen, bislang? Bislang noch nicht, ne. Mhm. Guckt sie auch zu oder nimmst du es auf? Ich hoffe, dass sie zusieht. Mhm. Ich habe keinen Videorekorder, deswegen kann ich es auch nicht aufnehmen. Aber, Und sie erkennt dich hoffentlich an der Stimme. Ja, bestimmt, ja. Mit Sicherheit, ja. Und ich hoffe in mir auch irgendwie, dass ihr Freund zusieht, dass der es auch weiß. Mhm. Hast du auch eine Freundin? Ich habe keine Freundin. Hattest du in der letzten Zeit eine Freundin? Das ist jetzt 4 Monate her oder fünf. Und wie lange bist du jetzt schon verliebt in deine beste Freundin Corinna? Seit wann bemerkst du diese Gefühle? Knapp 3 Monaten. Und wie kommt das so plötzlich nach 6 Jahren? Ja, sie hat sich ganz schön verändert und also zum Guten hin. Mhm. Was gefällt dir denn so besonders gut im Moment an ihr? Sie ist offen und ehrlich. Mhm. Das war sie vorher nicht? Doch, war sie eigentlich schon immer, aber das ist jetzt auch extrem geworden, also dass sie jetzt wirklich jedem die Meinung sagt und alles sagt ganz ehrlich. Und jetzt hat sie dich richtig beeindruckt damit? Ja. Ist sie in deinem Alter? Sie ist 2 Jahre jünger wie ich. 2 Jahre jünger. Mhm. Und also sieht wunderschön aus. Also ist meine Traumfrau. Mhm. Und zurzeit kann ich mir nichts anderes vorstellen, außer sie. Und ja, da muss ich noch was dabei sagen, dass ich deswegen meinem Freund den Laufpass gegeben habe. Wie, du bist schwul? Nein, schwul nicht, ich war bi. Mhm. Ja, und den... Es wird ja immer komplizierter. Also ja. du warst bi oder bist bi, ne? Ja. Ist es dann ja auch wahrscheinlich, wenn man es einmal mal war. Du hast deinem Freund den Laufpass gegeben? Wegen Corinna? Ja. Mhm. Ja, und ich schätze mal, dass sie das deswegen auch so ein bisschen stutzig geworden ist. Mhm. Ja, also im Klartext, du kannst dir eine richtig intensive, enge Liebesbeziehung mit Corinna vorstellen. Ja. Weil sie eine wunderbare junge Frau ist. Ja. Sie ist schön, sie ist attraktiv, sie ist ein toller Kumpel. Ja. Sie hat im Prinzip alles, was du brauchst. Ja. Corinna, das sind ja Worte. Ja, aber nun hat sie ja noch einen Freund. Ja, das geht mit denen auseinander. Mhm. Weil das ist auch ein Problem für mich, weil ihr Freund ist mein bester Kumpel. Mhm. Und ja, deswegen ist wohl nicht so ganz so leicht, ihm es auch zu sagen. Ne? Mhm. Deshalb deine Hoffnung, dass er jetzt zufälligerweise auch dabei ist. Ja. Heute Nacht. Na gut, das war Christian, der Corinna angesprochen hat. Und Corinna die Wahrheit gesagt hat. Domian, kann ich noch sagen, zu Daniela vorhin eben. Ja. Ich wünsche ihr viel Glück, dass ihr Freund sie jetzt nicht in den Wind schießt. Mhm. Denn so ein kleiner Ausrutscher im Alkoholzustand, der kann wohl mal passieren. Mhm. Und ich habe das bei meiner Ex-Freundin, habe ich das auch einmal verziehen. Mhm. Habe ihr gesagt, passiert es nochmal, dann... Mhm. Kannst du es drauf anlassen, und sie hat es nochmal gemacht. Und ja, ich hoffe, dass für ihren Freund, für Danielas Freund, dass sie es nicht nochmal tut. Okay. So, wir drücken dir die Daumen oder euch die Daumen, dass ihr euch auch irgendwie vielleicht arrangiert. Jo. Dass alles gut wird, ne? Hoffen wir mal. Okay. Tschüss, Christian. Tschüss. Tschüss. David, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hey David. Hallo. So, jetzt. Ich wollte mich outen. Meinen Bekannten und Freunde und unseren Diakon und Pastor. Du wolltest dich outen. Outen benutzt man in der Regel dieses Wort, wenn man schwul ist. Ja, genau. Aha. Das ist, also ich mache Jugendleiter bin ich von der Kirche. Wo ist das genau? Ich meine, jetzt können wir auch ganz offen alles sagen. Ja, aus welcher Stadt? Grevenbroich. Das liegt da Neuss und so. Und unser Pastor, also unser Gemeindereferent, das ist der ist so 23 Jahre alt, der weiß das von mir. Mhm. Und der ist auch ganz offen da drin, also der versteht das auch und so. Mhm. Und jetzt wollte ich das dann halt dem Pastor auch noch in diesem Weg sagen und der Diakon, weil die das heute aufgucken und halt auch meine Freunde und Bekannte. Du bist sicher, dass die heute das alle schauen? Ja. Weiß ich, 100%. Wir sollten vielleicht mal, damit das Outing auch wirklich sitzt und funktioniert, deinen Nachnamen auch noch nennen. Können wir machen, ne, in dem Fall. Ja. Sag mal. Porz, David Porz. Genau. Wenn du jetzt diese Leute noch direkt ansprechen möchtest, dann mach das mal jetzt. Ja. Ja, alle, die mich kennen, ich wollte nur mich outen, also äußern, dass ich schwul bin. Ich konnte das auf diesem Weg nicht euch persönlich sagen, weil da hätte ich eigentlich zu viel Schiss für, also ehrlich gesagt. Also es geht einfach nicht. Vielleicht versteht ihr das und ich hoffe, dass ihr den Kontakt oder so nicht abbrecht mit mir. Mhm. Das hoffe ich auch, dass die nicht den Kontakt mit dir abbrechen. Mhm. Was vermutest du denn an Reaktion? Wurde denn schon mal so über das Thema Homosexualität da in den Kreisen gesprochen und wie, was meinst du, wie die vielleicht reagieren können? Also mit der Kirche, das ist eigentlich nicht so ein großes Problem, weil wir haben mal eine Sammelaktion für die Deutsche AIDS-Hilfe gemacht, dank mir, ehrlich gesagt. Mhm. Und da kennen die das schon etwa und da habe ich mich auch sehr reingesetzt, dass ich das mache. Mhm. Und so die Freunde und so, also von der Berufsschule her, die werden eigentlich auch ganz zwar entsetzt sein im ersten Moment, aber die werden, glaube ich, auch nicht der Kontakt abbrechen, nur halt meine Bekannten und so. Also, ich war jetzt gerade ein bisschen erstaunt, dass du dieses Outing gezielt auf die Kollegen da in der Kirche hingesprochen hast. Es kann ja nur sein, vor allen Dingen, wo du deinen Namen ganz, wo wir den ganz genannt haben, dass viele andere Leute, Bekannte von dir, du sagst schon Berufsschule, vielleicht Du machst eine Lehre vermutlich. Ja. Mhm. Dass jetzt große, weite Kreise zieht. Das ist dir aber egal. Das ist mir egal, ja. Mhm. Wer wusste denn bisher überhaupt von dir und um dich? Das bis jetzt nur der Gemeindereferent das darüber. Also es hatte auch von der Schule, hatten die ja schon vermutet. Mhm. So. Aber ich wollte nie richtig mit raus. Mhm. Was ist mit Eltern und Verwandten? Also meine Eltern, die hatten schon gesagt, das ist komisch, wieso ich keine Freundin habe oder so. Mhm. Und aber da wir zwei haben, die auch so sind, also eine, die sich als Frau umoperieren lassen hat, mhm, und einer, der halt normal schwul ist, von daher sind die ein bisschen offener. Also mit meiner Mutter verstehe ich mich eigentlich sehr gut. Wie, wo gibt es diese Leute? In der Familie oder wie? Ja, ja. Ach so. Mhm. Nun sind Transsexuelle ja noch was anderes als Schwule, ne? Ja. Ist klar. Ja, also wir haben einen Schwulen und einen Transsexuellen. Mhm. Und wo ich meine Mutter da gesehen habe, dass mit denen halt reden und so, und dann habe ich mir gedacht, meine Mutter versteht irgendwie das Thema und so. Mhm. Und die ist auch ganz offen da drin, mit der verstehe ich mich einfach prima und so. Wann hast du dir das denn, oder wie hast du dir das überlegt, das heute Abend hier bei mir zu machen? Oder so? Nee, hast du gestern meinen Hinweis gehört oder hast du dich gerade eben spontan dazu entschlossen? Nee, ich hatte gestern den Hinweis gehört. Ich wollte eigentlich gestern angerufen haben, aber da habe ich irgendwie verschlafen. Mhm, mh. Und hast du heute den Tag über noch viel drüber nachgedacht, so nach dem Motto, na, ist das richtig? Hoffentlich, natürlich, also immer vorausgesetzt, dass du durchkommst, dann bist du durchgekommen. Ja, also ich hatte so drüber nachgedacht, ob ich das wirklich machen soll, weil das ist schon großen Schritt, wenn ich das darüber über den Fernsehen sage. Mhm. Aber ich denke mal, früher oder später muss es sein. Ja, ich finde es wunderbar und Respekt, mit 18 Jahren dann so an die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Jetzt wissen es wirklich alle oder es wird sich auf jeden Fall rumsprechen in deiner Gegend. Ne? Ja. Hast du ein bisschen Schiss vor morgen? Eigentlich nicht so. Eigentlich nicht. Mhm. Wann siehst du jetzt diese Leute aus der Kirche zum ersten Mal wieder? Sonntag. Ich hoffe, dass die Freunde dich sehr freundlich begrüßen. Ja. Ne? Ja. Liebe Kollegen, der David ist ein netter Junge, das merke ich schon. Und das ist ein mutiger Schritt. Kompliment. Danke. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, David. Tschüss. Jetzt der Steffen dran. Steffen ist 16 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Ja, Steffen. Wem willst du die Wahrheit sagen? Ja, meine Freundin. Mhm. Wie heißt die Freundin? Anja. Anja. Leg mal einfach direkt los. Ja, also Anja, ich hab dich betrogen vor 2 Wochen und... Auch sowas? Mit der Steffi aus meiner Parallelklasse und es tut mir ganz so leid. Und das war nur ein Ausrutscher, weil es war eine Disco und ich hatte was getrunken und... was soll ich dazu sagen? Also, es kommt auch nicht wieder vor. Immer diese Betrügerei und immer Disco und immer ein bisschen getrunken. Mann, was meinst du denn? Wie lange bist du mit Anja zusammen? 2 Jahre jetzt. 2 Jahre auch schon? Ja, ja. Auch eine lange Zeit, wenn man 16 ist. Ja, ja. Meinst du, die Anja ist jetzt vom Blitz getroffen, was, oder? Ja, klar. Mhm. Rechnet die überhaupt nicht mit? Nee, glaube ich nicht. Mhm. Hast du dich auch gerade so, wie wir es vorhin schon gehört haben, ja, entschuldigt, aber sag doch noch vielleicht mal ein bisschen noch was zu deinen Gefühlen zu Anja. Ja, ich liebe sie sehr und ich bin jetzt seit 2 Jahren mit dir zusammen und ich will auch nicht Schluss machen und ich will auch nicht, dass deswegen jetzt Schluss ist. Mhm. So, wie willst du es denn eigentlich wieder gut machen? Ja, ich weiß es nicht, das muss ich denn sehen. Also ich verspreche auf alle Fälle, dass es nicht mehr vorkommt und dass ich eben... Also ich werde auch nicht mehr mit den Leuten, mit denen ich in die Disco gegangen bin, in die Disco gehen, um vorzubeugen eben. Mhm. Und ich will auch der Steffi sagen, dass es meine Parallelklassenkameradin, dass es einmal war und das ein Aussehen war und dass es nie wieder vorkommen kann. Meinst du denn, dass Steffi sich Hoffnungen macht? Ich weiß es nicht. Also wir haben nicht weiter drüber geredet. Mhm. Also es war eben... Kennt die Anja, die Steffi? Nein, die kennt sie nicht. Mhm. Mhm. Was wirst du tun, wenn Anja... ganz böse ist und Anja sagt, nee, das kann ich nicht verzeihen, ich will Schluss machen. Dann werde ich irgendwie versuchen, was soll ich machen? Ich meine, ich werde versuchen, dass es nicht so kommt. Also ich werde alles Mögliche tun, aber ich weiß jetzt, mir fällt jetzt nicht ein was, weil man kann sowas im Prinzip nicht entschuldigen. Nee, man kann es nicht entschuldigen. Aber ich finde auch immer wieder bei solchen Fällen, das sage ich jetzt zu Anja, wenn das auch sehr weh tut und erstmal ein Schlag ins Gesicht ist, aber man kann es vielleicht einmal verzeihen. Oder man sollte es vielleicht auch einmal verzeihen. Nein, man muss es auch einmal verzeihen, wenn man den anderen immer noch lieb hat und vor allen Dingen, wenn der andere einen lieb hat. Und das scheint ja bei euch so zu sein. Ne? Deshalb darf man keine Liebe aufgeben. Nur weil einer mal daneben getreten ist, getippt hat. Ne? Ja. Hoffen wir, dass Anja so denkt. Ja, ja. Und ich meine, wir sind jetzt 2 Jahre zusammen. Ich glaube, dass sie mich ganz so liebt und ich glaube auch, dass das in Ordnung gehen wird. Ich glaube nicht, dass sie... Ja. Ja, ich hoffe nicht, dass sie sehr doll böse ist. Und ja. Wollen wir das alle gemeinsam hoffen? Ja, klar. Tschüss, Steffen. Jo. Tschüss. Jo. Christiane. Oder Christine. Nee, Christiane. 40 Jahre alt. Ja, hallo. Grüße dich, Christiane. Hallo. Du willst auch jemandem die Wahrheit sagen? Ja, und zwar meinem Ex-Mann. Deinem Ex-Mann, wie heißt der? Rainer. Rainer. Wie lange seid ihr getrennt schon? Seit 10 Jahren ungefähr. Schon seit 10 Jahren? Ja. Und habt ihr Kontakt miteinander gehabt während der 10 Jahre? Ja, bis ungefähr vor einem Jahr wegen unserer Tochter. Mhm. Also, was heißt Tochter? Ich weiß wirklich, ich weiß nicht genau, ob es seine Tochter ist. Geht es jetzt darum auch, bei dem, was du sagen willst? Ja. Dann sag's erstmal. Sag's direkt ihm ins Gesicht bzw. in seine Ohren, falls er jetzt zuhört. Ja, ich glaube schon, dass er zuhört. Mhm. Also rein. Ich war vorher mit ihm, also mit einem Arbeitskollegen von ihm zusammen. Mhm. Und durch den Arbeitskollegen habe ich ihn ja erst kennengelernt. Mhm. Und ich habe Ende Januar gemerkt, dass ich schwanger bin und das Kind ist im August, Anfang August geboren. Mhm. Und da hieß es, es ist ein 7-Monats-Kind, aber dafür war sie zu schwer, ne? Mhm. Meine Tochter. Und also normalerweise hätte er sich das ausrechnen können, aber ich weiß es ja selber nicht. Weil aber normalerweise könnte es nicht sein. Stell dir mal ganz einfach vor, er hört dir jetzt gezielt und sehr aufmerksam zu. Sprich den Rainer mal direkt an. Ja, Rainer, du hast das vielleicht gehört jetzt, aber wenn du das hörst, ich meine, vielleicht bist du geschockt, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Also du bist der Auffassung oder der Vermutung, dass dieses Kind nicht das Kind von Rainer ist. Das könnte sein. Du bist dir aber auch nicht sicher. Nein, ganz genau sicher nicht, aber weil mir der Abstand zwischen der Feststellung und der Geburt zu kurz war. Also beide Männer könnten die Väter von dem Kind sein. Rein theoretisch. Rein theoretisch, ja. Jetzt ist das Kind wie alt? 20. 20 schon? Ja. Also die Zeit, das liegt lange zurück. Ja. Und du hast 20 Jahre nicht den Mumm gehabt, das dem Rainer zu sagen, auch während ihr noch verheiratet wart? Nein. Das war auch starker Tobak, du, das jetzt hier übers Radio und Fernsehen zu sagen. Ja, das Thema kam ja so hin und da habe ich gedacht, rufst du mal an. Mhm. Also das würde mich, glaube ich, wenn ich jetzt Rainer wäre, doch sehr, sehr mitnehmen und vielleicht auch kränken. Ja, das kann vielleicht Ich wäre fertig mit Nerven, das heißt vielleicht, ich wäre am Ende, wenn ich eine Tochter von 20 Jahren hätte und jetzt sagt meine ehemalige Frau mir, na vielleicht bist du gar nicht der Vater. Aber er hat sich sowieso nie gekümmert, also weder ums Kind, weder um mich und und auch so zum Geburtstag oder so, er hat nie was geschickt. Wie war denn eure dann noch 10-jährige Ehe, nachdem das Kind geboren war? Ach, eigentlich nicht sehr gut. Auch nicht gut? Nein. Lebt er denn jetzt in deiner Gegend, in deiner Stadt? Nein, ich weiß überhaupt nicht, wo er ist. Ich habe nur von seiner Schwester, also mit der habe ich noch Kontakt, ne? Und da weiß ich nur, dass er nach Gießen gezogen ist. Und warum gehst du davon aus, dass er jetzt heute Nacht hier diese Sendung verfolgt? Ich weiß nicht, weil ich habe von seiner Schwester gehört, dass er das öfters guckt. Hast du deiner Tochter denn diese Wahrheit auch schon mal gesagt? Nein. Auch nicht? Das würde ich noch nie tun. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Aber spätestens jetzt, Christiane, ist die Sache ja in der Welt. Ne, du hast es ja jetzt öffentlich geäußert. Ja. Ich glaube, es wäre aber sehr gut, wenn du persönlich als Mutter mit dem Kind reden, also das heißt mit dem Kind, mit der Frau, mit der jungen Frau reden würdest, bevor sie das irgendwo um die Ecke von jemandem erfährt. Vielleicht hat jemand deine Stimme erkannt und sagt, Mensch, ich habe deine Mutter da gehört. Ich stell dir mal vor, was die erzählt hat. Weil sie hat ja schon wirklich ein elementares Recht zu wissen, wer ist der Vater. Werde ich wohl nicht drum rumkommen, mit ihr mal zu reden. Mhm. Hast du denn mit diesem Mann, der eventuell auch der Vater sein könnte, hast du mit dem noch Kontakt? Weißt Nein, du gar nichts? Nicht. Du weißt gar nicht, wo der lebt oder ob der noch lebt? Nee, überhaupt nicht. Hat dich das in all den Jahren belastet? Hat ja, doch, auf eine Weise schon. Mhm. Auf eine Weise schon, weil ich habe immer gegrübelt und gegrübelt und das geht mir immer im Kopf rum. Mhm. Also mich hat jetzt an deiner Stelle besonders belastet, was so das angeht, was du deiner Tochter sagst. Ne? Weil du, das ist ja immer so eine Lüge gewesen. Ja. Letztendlich. Ja, ich weiß es ja selber nicht, wie es jetzt ist. Ne? Möchtest du, dass dein Ex-Mann, der Rainer, sich mit dir jetzt in Verbindung setzt? Möchtest du, dass da was geschieht, dass vielleicht nachträglich ein Vaterschaftstest gemacht wird? Ja, ich habe jetzt, wann war das vor? Ich hatte ja jetzt ungefähr 2 Jahre, hatten wir keinen Kontakt noch so. Und jetzt hat er aber meiner Tochter geschrieben. Von Gießen, ja, da habe ich auch die Adresse und da würde ich mich wahrscheinlich mit ihm dann mal in Verbindung setzen. Und jetzt habe ich die Adresse, vorher hatte ich sie ja nicht. Gestatte noch von meiner Seite aus eine kleine Kritik oder eine Anmerkung, eine Verwunderung zumindest. Du hast das jetzt so zu ihm gesagt, relativ sachlich, aber du hast dich auch nicht bei ihm entschuldigt, ne? Dass du alle Jahre geschwiegen hast. Warum Nein, nicht? Hab ich nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Hm. Weil er war auch so, ich will mal jetzt mal sagen, eklig. Und da hat sich ums Kind nicht gekümmert, dass er was eingekauft hat. Also ist das schon noch jetzt was anderes, als wenn er sich jetzt ganz, ganz intensiv all die Jahre um das Kind bemüht und gekümmert hätte. Vielleicht wärst du dann auch anders mit ihm umgegangen oder vielleicht hättest du es ihm auch eher gesagt. Ja, wahrscheinlich. So war von deiner Seite auch eine Distanz da, weil er sich eben nicht ordentlich verhalten hat. Nee. Kann man das so sagen? Ja, kann ja, man. Ja. Na gut, also, Christiane, vielleicht, bitte? Er ist arbeiten gegangen zwar, teilweise. Aber dann hat er, statt dass er eingekauft hat, hat er das Geld auf Tasche gesetzt, versorgen. Und hat sich eben nicht richtig um das Mädchen gekümmert. Also ich finde es ganz wichtig, dass du mit deiner Tochter redest. Wie ist das Verhältnis zwischen dir und deiner Tochter? Prima. Ja, dann aber raus damit, mit der Sprache. Finde ich schon sehr wichtig und sehr dringlich. Also mit meiner Tochter ist das prima. Christiane, vielleicht meldet sich der Rainer bei dir, vielleicht meldest du dich bei ihm. Ich werde mich bei ihm melden. Nach 20 Jahren ist jetzt etwas ausgesprochen worden. Hast du das überhaupt in den 20 Jahren irgendjemandem mal geäußert, diese Vermutung? Nein, niemand. Niemanden. 20 Jahre mit dir herumgetragen. Ja. Und jetzt dir gesagt. Ja. Immerhin, du hast es gesagt. Ja. Und das ist auch gut so. Ich musste mal raus. Ja. Alles Gute deinem Leben. Okay. Tschüss, Christine. Kann ich ein Autogramm haben? Kannst du haben, wir rufen dich nochmal an. Okay. Christiane, tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr und 43 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.34 Uhr, 54 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema, heute sag ich dir die Wahrheit. Ihr habt die Chance, hier jetzt live im Radio jemanden und im Fernsehen jemanden anzusprechen und ihm die Wahrheit zu sagen. Wollt ihr jemanden gezielt ansprechen und ihm vielleicht ein Geständnis machen? Vielleicht etwas sagen, was ihr dieser Person bisher euch nicht getraut habt zu sagen? Oder vielleicht hattet ihr keine Gelegenheit, es ihr zu sagen. Also, wenn ihr einen Menschen ansprechen wollt, hier via Radio, via Fernsehen, dann ruft mich an, versucht durchzukommen unter 0800 5678 111, die Telefonnummer kostenfrei und die Faxnummer 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer aufzuschreiben, damit wir euch dann zurückrufen können, gegebenenfalls zurückrufen können und hier in die Sendung reinstellen können. So, jetzt habe ich wieder jemanden hier am Telefon, der eine Wahrheit offenbaren will. Vielleicht ein Geständnis. Vielleicht einer Person, die sehr überrascht ist und damit überhaupt nicht gerechnet hätte. Ich weiß es nicht. Fragen wir sie. Katharina. Und ja, hallo. Sie ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ich freue mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ich ja. bin großer Fan von deiner Sendung. Danke. Ich jede Nacht. Dankeschön. Ja, es geht um meine Freundin. Wie heißt sie? Das möchte ich eigentlich eher nicht sagen. Aber die wird dich jetzt schon erkennen. Die wird mich erkennen, und zwar ich nicht sicher bin, dass sie mich hört jetzt, weil sie sehr früh aufstehen muss um 6 Uhr und es kann sein, dass sie jetzt schon schlafen tut. Hast du denn einen Mitschnitt jetzt angefertigt? Ja, genau. Ja. Dein richtiger Name ist auch Katharina? Nein. Nein, aber sie wird dich an der Stimme erkennen oder ja. an der Geschichte, um die es ja, jetzt gleich geht. Genau. Ja, genau. Willst du mir vielleicht ein bisschen vorher erzählen oder willst du sie direkt ansprechen? Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen vorher erzählen. Also wir kennen uns jetzt 3 Jahre ungefähr. Sie hat 2 kleine Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Und ja, wir haben viel zusammen schon gemacht. Wir waren zusammen weg auf Konzert und so weiter. Und es ist aber eine Frauenfreundschaft, keine, ja. keine Liebesbeziehung. Nein, es ist eine Frauenfreundschaft. Und ich habe sie auch sehr gern und es liegt mir eigentlich auch sehr viel an ihr. Und es geht eigentlich heute darum, dass ich ihr sagen möchte, dass ich, dass es immer von mir ausgeht, also mehr von mir, dass ich mich melde und so weiter, frage, wie es ihr geht und so weiter. Sie hatte Alkoholprobleme gehabt, jetzt geht es ihr wieder besser. Ich habe mich immer erkundigt. Und also du bist unzufrieden mit der Freundschaft, ja. wie sie im Moment läuft. Ja, ja. So, dann machen wir das doch gleich mal in der direkten Ansprache. Jetzt, liebe Freundin, wie immer du heißen magst, hier ist Katharina, die eigentlich ganz anders heißt, aber ihr beide wisst schon, wer da ist und um wen es geht. Sprich sie ganz einfach an jetzt. Ja, hallo. Ich wollte dir sagen, eigentlich, es liegt mir sehr viel an unserer Freundschaft und eigentlich denke ich dir auch was an mir, nur wahrscheinlich hast du es noch nicht richtig gemerkt, dass immer kommt von mir der Anruf, wie geht es dir, was machst du und ich denke eigentlich auch, eine Freundschaft besteht darin, an gegenseitigem Zuhören und dass man sich füreinander interessiert, was derjenige tut und sich auch ab und zu mal meldet. Ich möchte nicht, dass du jeden Tag bei mir anrufst, das weißt du auch. Aber ich möchte ein bisschen mehr von dir Interesse haben, dass du auch öfter mal mich anrufst oder so halt. Was meinst du denn, Katharina, warum ist sie denn so? Ist sie wirklich an dir nicht so interessiert oder ist das einfach so ihre Art, dass sie ein bisschen nachlässig mit solchen Dingen umgeht? Ja, ich glaube eher das Letztere. Es ist mehr so ihre Art. Also letztes Jahr im Sommer, ich war noch ganz anders drauf. Ich habe fast täglich bei ihr angerufen und habe das also auch sehr gebremst jetzt. Ich melde mich jetzt auch nicht mehr so oft bei ihr. Jetzt muss ich dazu sagen, sie hatte am 19.01. Geburtstag und ich habe sie jetzt nicht angerufen, was mich sehr innerlich nicht zügeln musste, weil ich jemand bin, der immer anruft, jedem gratuliert vielleicht. Und keinen Geburtstag vergisst. Vielleicht könntest du jetzt nachträglich ihr noch hier über den Sender alles Gute wünschen. Ja, das mache ich gern, ja. Also hallo, ich wünsche dir nachträglich alles Gute zum Geburtstag und dein Freund hat am gleichen Tag Geburtstag und dem wünsche ich auch alles Gute zum Geburtstag und so, Katharina, jetzt hoffen wir, dass das irgendwie bei deiner Freundin ankommt. Ja. Du sagst mir aber bitte jetzt noch, warum alles so geheimnisvoll? Warum dein Name nicht, warum ihr Name nicht? Es ist ja. vor allem nichts Schlimmes. Ja gut, mein Name nicht, aber ihr Name, weil ich jetzt das mit den Alkoholproblemen und so weiter angesprochen habe, das möchte ich nicht, dass irgendjemand weiterhört. Du hast recht. Ja, drücken wir die Daumen für eure Freundschaft und dass die Freundin sich ein bisschen mehr aktiviert für die Zukunft, in der Zukunft. Okay. Viel Glück, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Bei diesem Namen weiß ich nie, ist es ein Mann oder eine Frau? Dennis oder Denise? Dennis. Ein Mann. Dennis, du wirst die Wahrheit irgendjemandem sagen. Ja, es geht darum, ich hab mich in jemanden verliebt und ich traue mich nicht, die anzusprechen, die das Auszubildende bei Aldi. wo denn bei Aldi? Ja, das ist in Neustadt, das ist an der Neustadt in Ostholstein. 23730 ist die Postleitzahl. Neustadt in Holstein? Ja. Und da gibt es nur einen Aldi? Das ist in der Nähe von Famila. Das ist direkt neben Famila, das ist auch so ein... Ja, aber es gibt nur eine Aldi-Filiale da, oder wie? Nee, es gibt zwei. Es gibt zwei. Das Aldi, das direkt neben Famila ist. Also. Und du weißt den Namen nicht von diesem Mädel? Nee, den Nachnamen weiß ich. Ja. Nee, den wollen wir jetzt, müssen wir ja nicht nennen, unbedingt. Mhm. Sie sitzt an der Kasse. Ja. Ja. Sie ist Auszubildende. Ja. Und wie hast du sie denn überhaupt kennengelernt? Ja, durchs Einkaufen da eben. Mhm. Also, liegt eigentlich nahe. Hätte ja auch sein können, dass du sie irgendwie anders wahrgenommen hast. Eigentlich also ganz klassisch, du bist einkaufen gegangen und hast gedacht, boah, die da an der Kasse, die ist aber toll. Ja. Und hast du denn schon irgendwas unternommen, auf dich aufmerksam zu machen? Nee, ich bin eigentlich ziemlich schüchtern und Jetzt habe ich ein Problem. Wenn du jetzt gleich dieses Mädchen ansprichst, hier, ne, bei mir, wie soll die denn wissen, wer du bist? Hast du dir schon was ausgedacht? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch schon mal so ein bisschen mit ihr geredet, aber das ist, sie wird mich erkennen, weil ich trage immer einen langen schwarzen Mantel. Langen schwarzen Mantel. Und sie hat mich auch schon erst, ich glaube, sie hat mich auch bemerkt, aber weiß ich nicht. Beschreib sie doch mal nur, damit sie sich dann selbst auch wiedererkennt. Wie sieht sie aus? Ja, sie ist 1,75 groß, hat eine Brille, dann rotbraune Haare, immer zum Zopf gebunden. Und das reicht, glaube ich, schon aus. Somit wird sie wissen, wenn sie zuhört, dass sie gemeint ist. So, eine nette Aldi-Verkäuferin in Neustadt, in Holstein, die auch an der Kasse sitzt. Ich hoffe, dass da vielleicht irgendwelche Freunde von ihr vielleicht zuschauen, wenn sie sich zuschaut oder so. Wenn irgendjemand Frau Hopp kennt, Ja, nur ist der Name raus, aber ist auch egal, ist auch okay. Jetzt sprich sie mal direkt an. Nehmen wir mal an, sie guckt jetzt im Moment zu. Oh, ja, schwer. Er sagt es schon, irgendwie. Ja, das ist immer mein Problem. Ich krieg da, egal in welchen Umwegen, so eigentlich nicht raus, wenn ich sie jetzt direkt anspreche. Also über Umwege ja, aber... Also es fällt dir schwer, auch jetzt hier so direkt die Ansprache an sie zu richten. Dann machen wir es indirekt. Du findest dieses Mädchen sehr nett. Ja. Sie gefällt dir sehr gut und du würdest ganz gerne sie näher kennenlernen. Ja, eigentlich schon. Ja. Wie würdest du dir das denn wünschen, jetzt dieses näher kennenlernen? Soll sie auf dich zugehen, wenn du demnächst einkaufst bei Aldi? Weiß ich nicht, also... Naja, irgendwas muss ja passieren jetzt, ne? Nur ich dachte, vielleicht kannst du mir irgendwie Rat geben. Oder? Ja, ich meine, du bist schüchtern, okay, muss man akzeptieren, aber immerhin hast du dich getraut, hier anzurufen und es zu sagen. Ne? Ist ja schon mal ein gewaltiger Schritt und sie wird dich jetzt auch wiedererkennen aufgrund deines schwarzen Mantels. Jo. Jetzt würde ich dir raten, wenn du das nächste Mal zu Aldi gehst, vielleicht schon morgen oder übermorgen, sie anzusprechen. Oder am Samstag. Bin ich da. Genau, und sie anzusprechen und zu sagen, hören Sie mal, haben Sie das mitbekommen in der Nacht, da in der Fernsehsendung bei Domian, was da passiert ist? Und wenn sie es nicht mitbekommen hat, erzählst du es ihr ganz einfach. Wenn sie es mitbekommen hat, wird sie dich vielleicht anlachen. Und dann seid ihr im Gespräch. Oder vielleicht, ich nehme das ja auch gerade auf, vielleicht die Videokassette geben. Oder so, noch pfiffiger. Wenn du es aufgenommen hast, ist es natürlich noch schöner. Videokassette geben mit Telefonnummer von dir und dann nach Hause gehen und schön vors Telefon setzen und abwarten, was passiert. Ja. Ne? So könnte es doch vielleicht funktionieren. Also, liebe Aldi-Verkäuferin, du musst jetzt diesen Dennis ein bisschen knacken, damit er ein bisschen lockerer wird. Aber er hat schon gute Fortschritte gemacht, glaube ich, indem er hier angerufen hat und sich das traut. Ja, ich meine, so, da kennt mich ja keiner. Ich meine, ja, genau. Ja, klar, ein bisschen, naja, aber es ist schon mutig. Naja, nicht so ganz mutig. Also, toi, toi, toi. Tschüss, Dennis. Ja, tschüss. Tschüss. Also, ein bisschen mehr Schmackes müsste er schon noch kriegen. Ne? Brigitte, 20. Ja, hallo, Domian. Hallo, Brigitte. Wen willst du ansprechen? Annette Birkmann. Brigitte, die will die Annette ansprechen. Brinkmann? Birkmann. Birkmann. So, um was geht's denn? Und zwar habe ich mich vor 3 Jahren in sie verliebt. Mhm. Die arbeitet in der Küche bei uns auf dem Hof. Mhm. Und ich habe mir bisher noch nicht getraut, sie anzusprechen. Seit 3 Jahren traust du dich nicht, ihr das zu sagen? Nein. Wie auf dem Hof? Arbeitest du auf einem Bauernhof? Nee, ich arbeite auf dem Eikhof in Schweicheln. Das ist so eine Jugendhilfe, ist das. Ach so. Mhm. Und sie ist in der Küche tätig? In der Küche, ja. Seit 3 Jahren heimlich verliebt? Ja. Ich habe zwar zwischendurch andere Freundinnen gehabt, aber es war nie so ein Gefühl dafür da. Also ja. Ist denn die Annette auch lesbisch? Nein, leider nicht. Oh, das ist natürlich schon, da ist es schon ein Problem vorprogrammiert, ne? Ja. Bist du ganz sicher oder vermutest du das nur? Ich bin mir, glaube ich, ganz sicher, weil sie bisher nur Männer gehabt und sie ist, glaube ich, 28 oder so. Na, das heißt noch nichts. Also da gibt es andere Beispiele, wo sich das dann alles noch verändert hat. Aber ich will hoffen, dass sie heute zu... Du willst hoffen, dass sie heute zuhört? Ja, und aufgrund deiner Liebeserklärung sich vielleicht doch eines anderen besinnt, oder wie? Will ich hoffen. So, liebe Annette, hier ist die nette Brigitte. Und die Brigitte will jetzt doch mal ein paar Worte direkt an dich richten. Bitte, Brigitte. Hallo Annette, ich hoffe, du weißt noch, wer ich bin. Oder du weißt ja, dass ich in der Tischlerei arbeite und ich habe mich vor 3 Jahren in dich verliebt. Da waren wir in Haus Reinenberg zusammen und... Ich traue mich halt nicht, dich direkt anzusprechen, deswegen mache ich jetzt über Domian, weil das, denke ich mal, besser ist, wenn du das siehst. Und ich hoffe, dass du mich danach halt dann ansprichst. Und wenn sie dich nicht anspricht, was dann? Weiß ich nicht. Ich glaube, dann versuche ich selber, aber bis jetzt traue ich mich halt noch nicht. Ja. Also, ich finde ja auch, dass man das sagen sollte, wenn man so ein großes Gefühl hat. Allerdings musst du dich dann auch mit den Gegebenheiten vielleicht arrangieren, wenn sie sagt, nein, ich bin nicht lesbisch und ich kann das in dieser Form nicht erwidern. Mhm. Ne? Aber ich meine, du hast es versucht und man soll immer alles versuchen, um sich hinterher keine Gedanken zu machen. Hätte ich mal. Ne? Ja, ich habe auch schon mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, wie ich das am besten anstellen kann und die kann mir da auch keinen Rat geben. Kannst du ja mal fragen, ob sie das eine gute Idee fand, hier angerufen zu haben. Würde ich hoffen. Also, 3 Jahre ist eine lange Zeit des Wartens, eigentlich schon viel zu lang. Aber ja, nur hast es gemacht und ja, vielleicht hast du Glück. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Brigitte. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Thorsten, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Thorsten hat aufgelegt. Dann geht's weiter mit einem ganz ungewöhnlichen Namen, den ich hier in der Sendung noch nicht hatte. Oktay. Stimmt das? Ja. Woher kommt der Name? Der kommt aus Türkei. Ein türkischer Name? Ja. Das klingt aber toll. Oktay. Ja, ich weiß, hört sich gut an, ne? Hört sich sehr gut an. Aber wie geht's dir denn, Domian? Oktay, ich kann nicht klagen. Und selbst, du bist 17 Jahre alt, ne? Genau. Habe ich vergessen zu sagen. Ja. Dir geht's vielleicht nicht so ganz gut, weil du irgendjemandem etwas gestehen möchtest. Ja, um genau zu sein, so 3 Mädchen muss ich etwas sagen. Du musst jetzt 3 Mädchen was sagen? Ja, genau, das ist so folgendes, also ziemlich kompliziert, würde ich sagen. Also ich habe zurzeit eine Beziehung mit 3 Mädchen. Gleichzeitig? Ja, und die wissen voneinander nichts und ich wollte ihnen das heute hier beichten. Oktay, du bist aber ein ganz schlimmer junger Finger. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen, ey? Ja, ich wollte ihnen das von heute so beichten, weil irgendwie so ins Gesicht sagen, das wäre dann ein bisschen zu heftig. So viel Mann muss dann doch nicht sein. Ne? Nee, das stimmt schon so. So, jetzt sag mal die Namen, die Vornamen der Mädchen. Ja, Katrin ist das, Steffi und Melanie. Katrin, ich schreib das mal mit, ne? Steffi. Ja. Und Melanie. Und Melanie. Genau. Und die, wenn die jetzt zuhören, klirren denen die Ohren wahrscheinlich. Ja, ich nehme es mal an. Ja, weil die wissen wahrscheinlich direkt, Oktay, das ist mein Freund. Wie lange bist du denn jetzt mit jedem einzelnen Mädchen schon zusammen? Ja, das ist so von Zeitraum 1 Jahr so, war die erste und dann immer wieder so in 1 Jahr so. Ich sag, geht das Ganze so. Also im Prinzip, es geht 1 Jahr so. Ja, genau. Keine haben voneinander Ahnung. Und du spielst jeder vor, dass sie deine einzige und größte und tollste Liebe ist. Ja, ganz genau. Ich erzähle ihnen auch so Sachen und das ist jetzt irgendwie so scheiße. Ich weiß nicht, ich wollte das jetzt beenden. Ist aber sehr schwierig, stelle ich mir vor. Wie kriegst du das so am Wochenende hin, wenn du 3 Frauen hast? Ja, die wohnen also in verschiedenen Städten, weißt du? Achso. Kommt so aus Raum Köln, eine wohnt in Düsseldorf, dann Köln und so verschiedene Stadtteile und dann... Mache ich das immer so verschieden ab, aber das ist schon ziemlich kompliziert. Jetzt ist ja natürlich klar, dass du heute Nacht 3 Frauenherzen brichst, ne? Ja, das ist mir schon klar, aber ich hoffe, dass sie ganz normal, also nicht so hart reagieren und so, weißt du? So, jetzt sprich mal die Katrin, die Steffi, die Melanie. Alle drei sind verbandelt mit Oktay. Sprich die drei Mädels jetzt mal an. Okay. Bitte sehr, du hast das Mikrofon. Okay, vielen Dank. Also, Katrin, Stefanie, Melanie, ich wollte euch mal sagen, also, ich habe echt Scheiße gebaut und das tut mir voll leid. Ich weiß nicht, ich konnte mich einfach nicht entscheiden zwischen euch drei. Ihr wart einfach alle so super und ich weiß nicht, also es tut mir echt leid und ich hoffe, ihr seid nicht so böse auf mich. Ich werde nie wieder so etwas tun. Also ich hoffe, ihr werdet das dann mir nicht alles zu übel nehmen. Also wir werden uns ja dann sehen und vielleicht können wir das ja dann ausdiskutieren. Oktay, jetzt fragen sich wahrscheinlich nicht nur Katrin, Steffi und Melanie, sondern hunderttausende von anderen Menschen, so auch ich, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ja, ich weiß es nicht. Ich du hast dich geoutet, ne? Du hast jetzt deine Wahrheit hier hingelegt. Denkst du denn, eine von den Mädchen will jetzt mit dir noch was zu tun haben? Ja, ich glaube es nicht, aber ich hoffe noch, nämlich besonders, also die Melanie, die habe ich jetzt als letztes kennengelernt und für die empfinde ich jetzt eigentlich doch besonders so irgendwie mehr als für die anderen, weißt du so? So, somit sind die anderen schon mal aus dem Rennen, ist klar, ne? Ja. Also wenn wäre es dann Melanie. Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, sie werden mich jetzt hassen, aber aber ich weiß nicht, ich konnte mich nie entscheiden zwischen ihnen und dann wollte ich so langsam aufbauen und dann Schluss machen und dann ging das nicht, weißt du, verstehst du das so? Wann hast du denn für dich entschieden, das sage ich jetzt und das sage ich vor allen Dingen bei dem Domjahr heute? Ja, ich habe schon so lange gekämpft darum, ob ich das sage und sie gucken auch immer die Sendung, ich auch. Ist übrigens klasse, was du da bringst. Dankeschön. Und ja, ich versuche immer so, ich habe lange mit mir gerührt und dann habe ich jetzt so, wollte ich das sagen. So. Meinst du denn jetzt nach den gemachten Erfahrungen, dass dir so etwas nicht nochmal passiert? Ich kann nicht garantieren, ich weiß nicht. Weißt du, die beste Medizin ist immer, wenn man sich vorstellt, jemand anders würde das mit einem selbst machen. Ja, ich weiß nicht. Das ist ja sehr schmerzhaft. Stell dir vor, du bist mit einer Frau zusammen und denkst, du bist ihr ein und alles und die Frau gesteht dir dann nach einem Jahr, ne, ich habe nur zwei andere Jungs neben mir. Ach, ich weiß nicht, ey. Mir wird das nicht passieren. Weißt du, ich habe eine gute Kenntnis. Ich habe schon so viel Erfahrung und... Ja, sag mal so leicht. Was meinst du, was alles schon passiert ist? Ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall... Aber wenn es passieren würde, wärst du sehr sauer, ne? Ja, ich wäre auf jeden Fall sauer. Ja, klar. Das ist schon klar, aber ich weiß nicht, ich könnte mich irgendwie gar nicht so richtig beherrschen, so. Also, das ist so mehrere Beziehungen, ich weiß nicht. Aber ich muss das versuchen. Irgendwie. Also, Katrin, Steffi, Melanie. Ja, ich weiß nicht. Ihr seid ja gut verarscht worden, ein Jahr. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Meinst du, die melden sich jetzt bei dir oder willst du auf jeden Fall auch nochmal bei denen anrufen? Ich weiß nicht, ich glaube gleich, wenn die jetzt hier gesehen haben, was ich glaube, wird gleich hier erstmal mein Handy klingeln. Alles, was das Handy hergibt, klingelt das wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ja, hast du nicht auch schon mal solche Situationen? Nee, sowas hatte ich Gott sei Dank noch nicht, nee. Ich weiß nicht, das ist echt übel, ey. Ja, allerdings. Oktay, aber du hast es gesagt, immerhin nach einem Jahr, aber du hast es gesagt. Okay, aber ich weiß nicht, aber ich kann nur noch eins sagen, ich weiß nicht, ob ich mich da beherrschen kann, weil ich kriege auch immer viele Angebote. Und ja, das ist nur lassen wir erstmal diese Suppe aus und dann muss man weiter gucken. Okay? Ich versuch mal, okay. Wieder, tschüss. Gut, tschüss. Okay, ciao. Ich hatte ja immer die Hoffnung, noch während der Sendung sind wir gleich am Ende, dass Helmut vielleicht anruft. Und ich hatte meinen Mitarbeitern gesagt, dass er bevorzugt behandelt wird. Helmut Kohl. Heute sage ich die Wahrheit, aber offensichtlich schläft er schon und hat die Sendung ganz einfach verpasst. Katja, 29 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Katja. Wen willst du ansprechen? Ich möchte den Theo ansprechen. Theo? Ja, und zwar möchte ich mich bei ihm entschuldigen für eine bitterböse Lüge. Und ich würde ihn am liebsten jetzt gleich ansprechen. Bitte, leg direkt los. Theo, hier ist Katja. Für Hallo dich. Theo, hier ist Katja, du wirst jetzt aus allen Wolken fallen. Wir haben uns schon seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Und ich möchte dir ja auf diesem Wege sagen, dass ich dich angelogen habe. Es existiert kein Kind von dir. Ich war nicht schwanger von dir. Ich habe das gesagt, weil du mich sehr, sehr verletzt hast, weil ich mich rächen wollte und weil ich dich unheimlich gehasst habe in dem Augenblick. Und ich möchte mich bei dir entschuldigen. Und ich weiß nicht, ob du das verzeihen kannst. Aber es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das klingt aber nach Dramatik, Katja. Du hast dem Theo vorgespielt, es sei ein Kind da von ihm? Ja. Also, es ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ich versuche sie mal ganz kurz zu erklären. Es war so, ich bin verheiratet, schon seit 10 Jahren. Und ich habe vor etwa 2,5, 3 Jahren ein Verhältnis angefangen mit dem CEO. Das ging ein Jahr lang. Und ich war sehr verliebt in ihn. Und ich habe mir auch große Hoffnungen gemacht, dass daraus was Festes entstehen könnte. Dass ich mich von meinem Mann trenne und dass wir ganz normal zusammenbleiben können. Und ja, nach etwa 8 Monaten habe ich dann gemerkt, dass er langsam einen Rückzieher macht. Und es ging dann so weit, dass er sich nicht mehr bei mir gemeldet hat. Also ich habe immer wieder versucht, ihn zu erreichen. Er hat den Anrufbeantworter angehabt, er hat sich verleugnen lassen. Und nach Wochen, wo ich nicht an ihn rangekommen bin, hat sich in mir so eine Wut und so ein Hass aufgeladen, dass er mich einfach fallen lassen hat, wie eine heiße Kartoffel und so feige war und sich mir nicht mal eine Erklärung gegeben hat, dass ich bei ihm aufs Handy angerufen habe, wo immer nur die Mailbox eingeschaltet hat und ihm draufgesprochen habe, ja, dass ich schwanger bin, dass ich, wenn das Kind da ist, dass ich zum Jugendamt gehen werde und den Namen vom Vater sagen werde, weil das Kind wird ja ehelich geboren und damit er Alimente zahlen kann und dass er niemals dieses Kind sehen wird. Wie hat er denn darauf reagiert dann? Er hat mich sofort eine Stunde danach angerufen, also mitten in der Nacht, und hat mich gefragt, ob das stimmt. Also er war ziemlich schockiert. Ich habe gesagt, ja, das stimmt. Und wir sind aber bei diesem Anruf ziemlich schnell unterbrochen worden. Also wir konnten nicht mehr weiterreden. Und daraufhin hat er gemeint, er meldet sich am nächsten Tag wieder bei mir. Hat er das getan? Es war so, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und dann ist mir erstmal eingefallen, was ich getan habe. Und ich habe dann wirklich so einen Schiss gekriegt, so ein Skrubbel, dass ich an diesem Tag nicht mehr ans Telefon rangegangen bin. Und ganz schnell habe meine Nummer ändern lassen. Also total bescheuert. Das heißt, nach diesem einen Telefonat hast du ihn gar nicht mehr gesprochen? Nein. Auch nicht mehr gesehen? Nein, nie wieder. Und er geht davon aus, dass jetzt ein Kind auf der Welt ist von ihm? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil er sich nie wieder bei mir gemeldet hat. Wohnt er nicht in deiner Gegend, dass er dir mal irgendwie über den Weg gelaufen ist zufällig? Er ist weggezogen. Er hat damals, mein Mann hat das rausgekriegt und hat ihm sehr böse zugesetzt. Er ist weggezogen und ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich habe durch seine Mutter versucht, ihn zu erreichen. Also seine Mutter hat ihm meine neue Telefonnummer gegeben und er hat sich aber bei mir nicht gemeldet. Also du weißt überhaupt nicht, ob er das wirklich geglaubt hat? Also geglaubt, damals am Telefon hat er schon. Er hat auch geweint. Also er war ziemlich fertig. Aber man kann überhaupt gar nicht einschätzen, wie er jetzt, was er jetzt denkt. Ne? Ob er wirklich davon ausgeht, dass da ein Kind ist oder ob er dann irgendwie doch Zweifel bekommen hat. Genau, meine Sorge ist halt, dass er jetzt seit, also wenn dieses Kind existieren würde, wäre es jetzt 1,5 Jahre alt. Und meine Sorge ist, dass er sich schon seit 1,5 Jahren darüber Gedanken macht, ob dieses Kind existiert oder nicht. Und würde wahrscheinlich dann das Kind auch gerne mal sehen. Ne? Ich weiß es nicht. Mensch, und du weißt überhaupt nicht, wo er lebt, ich habe keine Ahnung. Es ist auch einfach jetzt nur mal so ein Versuch ins Blaue hinein, das hier heute Abend zu erzählen. Also ich weiß, dass er deine Sendung sehr oft geschaut hat. Damals, aber das ist lange her. Damals, ja. Denke ich, dass er vielleicht... Gibt es denn irgendwelche Freunde, die dieses vielleicht jetzt auch hören könnten und ihm zutragen könnten? Das kann auch sein. Also sein bester Freund, mit dem er damals in der WG zusammengelebt hat, ich denke mal, dass die auch bestimmt jetzt noch guten Kontakt haben. Wie heißt der beste Freund mit Vornamen? Thomas. Also der kapiert das jetzt, ne? Theo, und das ist dein richtiger Name auch jetzt, Katja, ja, das ne? Ist mein richtiger Name. Und ich möchte ihm auch sagen, dass er doch, wenn er das möchte, sich doch bitte mit mir in Verbindung setzt, damit wir nochmal über alles reden können. Und damit Dir tut das sehr leid. Sehr, ja, ich schäme mich im Grund und Ja, ist ein großer Fehler. Ja. Bestimmt ein großer Fehler, nur aus verletzter Eitelkeit auch, ne? Weil er dich hat einfach fallen lassen, aber sowas ist keine Rechtfertigung, Entschuldigung für so eine Lüge. Ja, das stimmt. Meinst du, dass er das verzeiht, wenn er das jetzt erfährt und dass er sich nochmal meldet? Ich hoffe sehr. Wenn er sich, also er braucht keine Angst haben, dass ich jetzt ihm jetzt noch irgendwelche Vorwürfe machen möchte wegen damals, weil er sich nicht mehr gemeldet hat. Ich kann es verstehen, dass er hatte selber große Probleme Und mein Mann, der hat ihm auch übel mitgespielt und also hat ihn terrorisiert. Du sagst, dir tut das sehr leid und du willst keine alten Kamellen mehr aufwärmen. Nein. Von früher. Und du würdest gerne mit ihm Frieden machen, genau. Und vielleicht einen lockeren Kontakt aufbauen oder weiß ich ja, was. Ja, das will er wahrscheinlich nicht, aber mir würde es reichen, ein Gespräch noch mit ihm zu haben und das alles zu klären. Und Katja, jetzt muss ich abbrechen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Also, hoffen wir das Beste. Mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Savas Pavlidis. Morgen sind wir wieder da, ein Radio als Live, wieder Fernsehen. Tschüss.